kommen, wenn Landsknecht in das Feld marschieren, lässt sein Ross daneben galoppieren. Flandern den Hof, in Flandern reitet der Tod. In Flandern reitet der Tod. Der Tod reitet auf einem lichten Schimmel, schön wie ein Cherubim vom Himmel. Wenn Mädchen ihren Reigen schreiten, will mit ihnen im Tanze greifen. La la la la la la la la la la. Der Tod kann auch die Trommel rühren, du kannst den Wirbel im Herzen spüren. Er trommelt laut, er schlägt auf einen toten Haut. Landern in Not, in Landern reitet der Tod. In Landern.